also schon mal. Doch ich geh zurück, nicht nochmal. Habe gerade ein Déjà-vu. Ich bleibe zurück irgendwie. Weiß nicht, warum ich's mach. Ich laufe dir nach dieses Mal. Ich denke viel an die Zeit. Unser Leben war gerade so weit. Doch die Zeit beinahe verging. Mache weiter jetzt mein Ding. Weiß nicht, warum ich's mach. Ich laufe dir nach dieses Mal. Ich weiß, es ist die alte Geschichte. Wir kriegen das nicht mehr gepackt. Ich weiß, es ist die alte Geschichte. Es ist hart, doch es ist Fakt. Gehen durch die Vergangenheit. Dachten, es hält alle Zeit. Manches irgendwie sich gedreht. Alles hinter uns nun liegt. Weiß nicht, warum ich's mach. Noch laufe ich dir nach. Schon gesagt wurde, nun genügt. Weiß nicht, warum ich's mach, noch laufe ich dir nach. Unser Leben war gerade so weit.